1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer weiteren Ausgabe einer offenen Talkrunde heute Nacht. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu meiner ersten Anruferin. Das ist die Nina und Nina ist 19 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo Domian. Hallo Nina. Ja, ja, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich heute noch eine Abtreibung machen werde. Ja. Erzähl mal den Hintergrund ein wenig. Ja, das ist, also das Problem ist, dass erstmal war es ein Unfall, die Schwangerschaft. Was heißt das? Ja, das war natürlich nicht gewollt. Das ist, ich bin auch mit dem Partner jetzt nicht mehr zusammen. Ja. Wie lange warst du denn mit dem Partner zusammen? Ja, nur 3 Monate. 3 Monate? Hm. Ja. Und wie ist es zu diesem Unfall gekommen? Ja, ich hatte längere Zeit keinen Partner und habe daraufhin auch, weil ich oft krank war, die Pille abgesetzt. Ja. Und dann war es halt, wir waren auf einer Party, haben Geburtstag gefeiert, sind nach Hause gekommen und dann hat man halt nicht an Verhütung gedacht. Wie kommt das? Ja, man hat auch ein bisschen was getrunken. Warst du sturzbetrunken? Nein, und nein. Also schon noch bei Sinnen? Ja, genau, aber man dachte halt einmal, passiert schon nichts. Das ist genau der große Fehler. Ja, ganz genau. Mhm. Ja, meine Eltern zum Beispiel dürfen auch davon nichts wissen. Ja. So, dann ist es da passiert in der Nacht. Aber du sagst, du warst 3 Monate mit ihm zusammen. Ja. Ich gehe mir davon aus, dass ihr außer an diesem Abend auch sonst auch noch Sex hattet. Ja, aber da haben wir auch immer verhütet mit Kondom. Ach so. Also es kann dann nur an diesem einen Abend passiert sein. Genau. Mhm. Wart ihr da noch relativ frisch zusammen oder lief die Beziehung da schon? Ja, da lief es schon. Da waren wir schon 2 Monate ungefähr zusammen. Ja. Wir sind jetzt frisch getrennt, auch aufgrund der Schwangerschaft, weil ich halt gemerkt habe, er ist da zu unreif, er hat gar kein Verständnis für meine Situation. Und wie alt ist er? Er ist auch 19, wie ja. ich. Und ich habe das Gefühl, er realisiert das gar nicht, was das auch für Folgen hat, auch für mich. Und ja. Ja, wie hat er denn dann reagiert, als du ihm gesagt hast, ich bin schwanger? Er war erstmal ziemlich sprachlos, weil dazu kommt, er ist Kurde und er hat eine Religion, dass auch seine Eltern gar nicht wissen dürfen, dass er mit zum Beispiel mit einer Deutschen zusammen ist. Mhm. Aus seiner Religion muss er heiraten mhm. und dieser Religion kann man zum Beispiel auch nicht beitreten. Mhm. Da muss man reingeboren werden. Mhm. Also war für ihn eigentlich schon klar, dass dieses Kind nicht zur Welt kommen darf. Mhm. Von seiner Seite aus. Er hat zwar gesagt, das ist meine Entscheidung, aber im Endeffekt wusste ich, dass er das nicht möchte. Dass es halt nicht geht. Hat er denn dich deshalb jetzt auch verlassen, weil das alles jetzt so verspannt war? Nee, ich habe die Beziehung beendet. Weil? Da waren viele Situationen. Zum Beispiel, er war hier, er wohnt auch nicht hier in meiner Nähe, er wohnt 80 Kilometer entfernt von mir. Mhm. Und er war ein Wochenende hier und es ging mir nicht gut. Mhm. Und anstatt, dass er irgendwie mich tröstet, hat er meine beste Freundin angerufen und ist dann rausgegangen. Mhm. Er wollte sich halt gar nicht damit beschäftigen. Er wollte seinen Spaß haben. Ja, glaube ich im Endeffekt. Mehr oder weniger. Mhm. Ja, genau. Und das war für dich so verletzend, dass du dann gesagt hast, ich will nicht mehr. Ja, es ist auch diese schwierige Situation, die hat mehr Last als Hilfe. Da habe ich gesagt, ja, dann lasse ich das lieber. Mhm. Mache ich das lieber alleine mit mir durch. Nochmal auf das Thema Druck zurückzukommen. Hattest du schon den Eindruck, dass er in gewisser Weise Druck auf dich ausübt? Ja, ein wenig, weil ich weiß halt, dass es von seiner Seite aus unmöglich ist. Hm. Was wäre denn gewesen, wenn du gesagt hättest, nein, ich möchte das Kind haben und ich möchte, dass du auch zu dem Kind stehst? Was wäre dann gewesen? Dann hätte er keine Familie mehr und es hätte auch so weit gehen können, dass seine Familie dafür gesorgt hätte, dass dieses Kind nicht zur Welt kommt. Also kann man schon von großem Druck reden, der ja, auf dich ausgeübt wurde. Ja, schon, aber die Entscheidung war auch von mir selbst schon sehr früh getroffen. Mhm. Du, von Anfang an. Du warst in einer Beratungsstelle? Ja, genau. Ja. Wer weiß das denn jetzt außer ihm? Wer weiß das noch? Es wissen nur ein paar sehr, sehr gute Freundinnen von mir. 5 Stück. Deine Eltern wissen es nicht? Nein, meine Eltern, die würden mich eiskalt rausschmeißen. Weil du abtreibst oder weil du schwanger geworden bist? Nein, weil ich schwanger bin. Mhm. Weil ich bin sowieso sozusagen das schwarze Schaf in der Familie, weil ich habe früher viel Mist gebaut und ich bin gerade auf dem Weg, mein Leben wieder so zu regeln. Ich habe viel Mist gebaut mit der Schule und auch zu Hause mit meiner Familie. Du lebst jetzt alleine? Nee, ich wohne noch zu Hause. Ach, du wohnst noch zu Hause? Ja. Was machst du vom Beruf oder gehst du wieder zur Schule oder noch zur Schule? Ich gehe noch zur Schule. Ja. Ich mache jetzt so eine berufsvorbereitende Maßnahme. Mhm. Und ich habe halt auch sehr gute Aussichten für eine Ausbildung im Sommer. Mhm. Und deswegen. Ich will dich jetzt nochmal was fragen. Du hast gesagt, es hätte sein können, dass die Familie des Jungen es in irgendeiner Weise bewirkt hätte, dass du abtreibst, wenn du es nicht gewollt hättest. Wie ist das sich vorzustellen? Das geht schon so weit, dass es sein könnte, dass sie ihn umgebracht hätten, mich und das Kind, oder mir das Kind in irgendeiner Art und Weise weggenommen hätten. Auf jeden Fall wäre das richtig Terror gewesen. Das hat er auch so angedeutet? Ja. Dass sie dich vielleicht sogar umbringen würden, oder das Kind? Ja, ich kenne auch viele seiner Brüder und ich habe mich auch über die Religion vorher erkundigt. Was ist denn das für eine Religion? Er ist ja Moslem, oder? Nee, er ist Jeside. Ah. Das ist ein kurdischer Glauben. Ja. Ja, ganz kompliziert. Ist das ja schon eine ganz schlimme Situation, in der du da steckst oder gesteckt hast auch. Wenn dein Freund, der immerhin dein Freund war, die ja durch die Blume sagt, es droht schlimme Gewalt, wie auch immer, wenn du dieses Kind austrägst. Ja, es war schon heftig, muss ich zugeben. Kannst du das genau so auseinanderhalten, deine wirklich eigene Überzeugung, dass du sagst, ich will das Kind auch nicht, und auf der anderen Seite dieser Druck, kannst du das ganz klar, hättest du das Kind auch oder würdest du das Kind auch abtreiben wollen, wenn er jetzt gesagt hätte, nee, auf keinen Fall, wir stehen das zusammen durch und wir schaffen das schon. Ja, ich hätte das Kind trotzdem abgetrieben. Ah ja. Weil ich auch ziemlich sicher bin, dass er nicht der Richtige wäre. Er hat gar nichts, keinen Schulabschluss. Das habe ich aber auch alles im Nachhinein erst erfahren. Mhm. Und wie ist das denn in dieser Beratungsstelle abgelaufen für dich? Also ich wurde nur gefragt, ob ich mir meiner Entscheidung sicher bin. Und ich habe ja gesagt. Und daraufhin hat sie mich nur über die beiden Wege aufgeklärt. Das heißt, es geht ja einmal medikamentös und einmal mit Operation. Ja. Ja. Ach so, es gab gar kein eingehendes Gespräch mehr inhaltlich darüber. Finde ich ja eigentlich sehr bedauerlich, muss ich sagen. Mhm. Jetzt steht morgen der Termin an. Ja. Also das heißt heute. Heute, ja. Und zu welcher Methode hast du dich entschieden? Also mein Arzt hat das eigentlich alleine entschieden. Er hat gesagt, er macht das operativ, weil mit diesen Medikamenten, erstmal sind das sehr, sehr starke Schmerzen. Mhm. Und ich würde halt, weil ich bin jetzt schon ziemlich weit, ich bin schon in der 7. Woche, und ich würde halt sehen, wie ich mein eigenes Kind ausstoßen würde. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, er macht das operativ. Wie ist dir denn jetzt heute Abend einige Stunden davor zumute? Ja, nicht so gut. Ich kann gar nicht schlafen und ich habe auch irgendwie Angst. Ich wurde noch nie operiert. Ich hatte noch nie größere irgendwie Beschwerden. Mhm. Und dann mit Vollnarkose, kann man schon Panik sagen. Ja, das ist dann aber morgen ein ambulanter Eingriff. Du kannst dann morgen das Krankenhaus oder wo immer das gemacht wird, wieder verlassen. Ja, das ist eine Tagesklinik. Mhm. Und was sagst du deinen Eltern, wo du morgen bist? Gar nichts. Ich gehe morgen früh mit meine Freundin holt mich ab und dann bleibe ich bei ihr. Mhm. Das heißt, die Freundin betreut dich auch so ein wenig danach. Ja. Das ist ja sehr wichtig, dass du da nicht alleine bist. Ja, da bin ich auch froh darüber, dass ich sie habe. Mhm. Ich frage es nochmal, deine Entscheidung ist definitiv? Ja, die ist definitiv, weil meine Kindheit und alles war auch nicht einfach und ich habe eine 13-jährige Schwester. Mhm. Meine Eltern sind beruflich stark eingeschränkt, also es ist zu Hause auch nicht so einfach und das geht nicht. Und Was sind denn, du hast ja gerade erzählt, dass du deine Schulausbildung gerade noch machst. Was sind deine beruflichen Pläne? Also ich habe jetzt, in meiner Schule macht man viele verschiedene Praktika. Mhm. Und ich habe halt eins gemacht in einem Reisebüro und das ist sehr, sehr gut verlaufen. Und wahrscheinlich werde ich im Sommer meine Ausbildung anfangen zur Reiseverkehrskauffrau. Mhm. Also Nina, ich respektiere immer die Entscheidungen der Frauen. Das ist ja gar keine Frage. Schade ist es natürlich, dass es sich alles so entwickelt hat. Ja, das stimmt. Und ich meine, man muss ja dann auch immer aus schlimmen Sachen lernen. Richtig. Dass niemals wieder sowas passiert, aus Leichtfertigkeit heraus, dass du ungeschützten Geschlechtsverkehr hast. Vor allem, er war ja der Erste. Ich habe 18 Jahre meines Lebens gewartet und dann war ich nur 3 Monate mit ihm zusammen und dann ist das passiert. Hm. Und es geht ja eben auch nicht ausschließlich nur um die Verhütung, sondern es geht auch um das Verhindern von schweren und schlimmen Krankheiten, ja, die man sich holen kann. Das stimmt. Aber da habe ich mich schon untersuchen lassen, da ist nichts zum Glück. Hm. Pass mal auf, Nina, ich möchte, da das ja nun ein schwerer Abend oder eine schwere Nacht für dich ist, möchte ich, dass du mit meiner Psychologin jetzt doch noch mal ein bisschen eingehend sprichst. Das ist sicher auch sehr angenehm dann für dich und ich hoffe sehr, dass du nicht zu angeschlagen seelisch aus dieser ganzen Sache herausgehst. Ja, und das wünsche, hoffe ich auch. Ja, wünsche dir für morgen alles Gute. Dankeschön, Domian. Wenn du, das wird dir meine Psychologin aber auch sagen, dass wenn du morgen irgendwie noch Hilfe brauchst, wohin du dich da wenden könntest, falls irgendeine Notsituation, auch eine seelische Notsituation entsteht. Meine Psychologin heute Nacht heißt Anja und die würde dich jetzt gleich zurückrufen. Okay, vielen Dank. Alles Gute von Herzen, Nina. Ja, okay. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Maggie. Maggie ist 48. Morgen, Maggie. Ja, morgen, Domian. Hallo, Maggie. Schön, dass du da bist. Ja, also ich würde gerne ganz kurz was zu der Nina sagen, wenn ich darf. Sehr gerne, bitte, bitte. Ja, also ich bin zwar deutlich älter als die Nina, aber ich bin auch eine Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich hat. Hm. Und also aus der Situation raus habe ich so ein bisschen Bedenken, dass vielleicht doch was mit dieser Gewaltandrohung zu tun hat. Mhm. Aber andererseits, so wie es geschildert hat, würde ich sagen, ich kann es verstehen. Meine Situation war damals ähnlich. Kein wirklicher Vater da, schlechte wirtschaftliche Situation, mhm, und dann gegen das Kind entschieden. Sie muss keine Angst vor dem Eingriff haben, mhm, in aller Regel. Also ja, mir ist es dabei sehr gut gegangen. Ich bin von den Ärzten super behandelt worden, super versorgt worden. Ja. Und du bist klar ein bisschen angeschlagen danach. Mhm. Und du brauchst auch Ruhe und deinen Schlaf und, mhm, so. Aber die soll sich nicht fürchten. Mhm. Das ist nett, dass du sagst. Und wenn alle Stricke reißen, bis zu dem Moment, wo du deine Vollnarkose bekommst, mhm, kannst du denen noch vom Tisch hüpfen und sagen, ich will es doch nicht. Mhm. Naja, klar. Ja. Und die verstehen das auch. Die, mhm, machen das auch mit, die, mhm, Ja, sehr nett und sehr guter Hinweis von dir, Maggie. Jetzt zu deinem Thema. Ja, also ich bin gestern auf die Idee gekommen, dein Thema kuriose Unfälle, und dann hattest du gerade noch Sexunfälle angesprochen. Mhm. Also meinem Freund und mir seinerzeit vor ungefähr 4 Jahren ist es passiert, ein Penisbruch. Oh, ho, ho, ho. Also du bist gar nicht vorbereitet von deiner Redaktion. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, das ist ja so, dass ich nicht weiß, was hier auf mich zukommt. Ich reagiere gerade nur so, weil ich mir das so unglaublich schlimm und schmerzhaft für einen Mann vorstelle. Erzähl mal, wie es passiert ist bei euch. Ja, also natürlich beim Sex. Und in einer bestimmten Stellung, es ging ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen wilder, heftiger zur Sache. Mhm. Ich lag auf dem Rücken, er über mir, so gute alte Missionarstellung, mhm, aber er hatte mit seinen Oberschenkeln meine Beine zusammengepresst, mhm, sodass ich mich also auch kaum bewegen konnte. Mhm. Und mit seinem Oberkörper halt auch relativ fest auf meinem Oberkörper, mhm, und versuchte dann halt mit seinem Penis relativ heftig trotzdem meine Scheide zu erreichen, mm, mm, und ist dabei dann voll auf mein Schambein gekracht. Mm. Ja, und dann sackte er auch schon so ein bisschen in sich zusammen. Sofort? Ja, Das heißt, das muss sofort einen Schmerz bei ihm verursacht haben. Das muss total weh getan haben. Also ich stelle mir so vor, mit Sternchen sehen und so und tief Luft holen und Atem anhalten und so. Und im nächsten Moment wollte er eigentlich auch weitermachen, richtete sich auf und sagt zu mir, du blutest aber heftig. Und ich so, nee, das ist aber nicht mein Blut. Und dann... Das war dir klar sofort, dass es nicht von dir kam? Also ich hatte zwar noch ein ganz kleines bisschen meine Mens, aber die Menge Blut konnte nicht mehr von mir sein. Ja, ja. Und dann guckten wir eigentlich erst auf seinen Penis und sahen, dass der also quasi so im Rhythmus des Pulses flupp, das Blut hinausquoll. Durch die Harnröhre das Blut kam. Und Panik, ne? In dem Moment sicherlich. Nee, erstmal gar nicht, sondern nur, was ist das denn? Ja. Nee, du bist so blöd in dem Moment, du weißt gar nicht, was du denken sollst. Und er krähte dann quasi, Eis, Eis. Und ich bin dann also aus dem Bett gehüpft, so wie ich gerade konnte, und in die Küche zum Tiefkühlschrank und habe natürlich keine Eiswürfel im Haus gehabt. Und dann, jetzt wird es etwas lustig, das Erste, was ich zu packen kriegte, war so ein original verpacktes Paket Kalamari im Backteig. Und hab ihm das gereicht. Das war eingefroren. Ja, ja, genau, so was tiefgekühlt. Ja. Das ist ein Tiefkühlprodukt. Und das war aber eigentlich gar nicht kalt genug, weil da ist ja so ein dickes Plastikzeug halt drum und das kühlt nicht ausreichend. Und gut, dann hatte ich aber, weil ich selber ein Jahr vorher eine heftige OP gehabt habe, ich hatte noch relativ viel Verbandszeug im Haus. So Mullverbände und diese quadratischen Mullpads und so. Das habe ich ihm einfach alles nur da gereicht und er hat sich dann selbst versorgt. War denn da inzwischen der Penis schon irgendwie angeschwollen? Also eine Schwellung habe ich eigentlich nicht bemerkt. Es pulsierte nur das Blut raus. Ja, und irgendwie ließ aber auch die Erektion nicht so wirklich nach. Das wollte ich gerade fragen. Was war mit der Erektion? Die ließ gar nicht richtig nach, obwohl die ja eigentlich bei der Angst nachlassen müsste. Nee, ich denke mal, dass der Schwellkörper selber schon geschwollen war. Ja. Und dadurch vielleicht die Erektion so auf so... Wahrscheinlich, ja. ...auf so einem halben Zustand gehalten wurde. Wie ging es dann weiter? Ja, er hat sich dann also selber so quasi mit massenhaft meines alten Verbandsmaterials, also das war noch gut, ne, nicht so, versorgt und hat dann die Jeans drüber gezogen, sodass dadurch quasi so eine Art Druckverband entstanden ist. In der Zwischenzeit hatte ich dann ein Taxi gerufen. Es war auch schon recht spät, es war irgendwie 2:30 bis nachts. Und ich habe dann nur aus meinem Schrank mein dickstes Badehandtuch gerissen und das auf dem Beifahrersitz vom Taxi. Achso, das war euch klar, dass ihr ins Krankenhaus müsst? Ja, auf jeden Fall. Das war klar. Also wenn es so massiv blutet, dann... War denn da schon sowas bei euch im Kopf, Penisbruch, oder das Wort noch gar nicht in Betracht gezogen? Also bei mir überhaupt nicht. Er hat es auch nicht ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob er sich selber das schon gedacht hat. Dann seid ihr beiden ins Krankenhaus gesaust. Genau, also der Taxifahrer guckte noch ziemlich schräg, weil ich da mit dem Badehandtuch ankam. Aber als er hörte, es geht ins Krankenhaus, dachte der sich wahrscheinlich auch schon irgendwas. Ja. Und war froh, dass ich ein Handtuch mitgebracht hatte. Ja, und dann halt ins Krankenhaus. Dann, wie gesagt, es war tief in der Nacht. Der Bereitschaftspfleger ruhte auch irgendwo. Wir mussten dann über so eine Gegensprechanlage. Ja, was möchten Sie denn? Ja, mein Freund blutet stark aus der Harnröhre. Und dann war der aber sowas von zackig an der Tür, der Pfleger. Also das war eine urologische Abteilung. Ach so, gut. Wir sind speziell in das Krankenhaus gefahren hier in der Stadt, das eine Urologie hat. Das wusste ich zum Glück. Das heißt, da kam da wahrscheinlich auch ein Arzt hinzu? Der wurde dann angepiept, war auch recht schnell da. Und dann war die Diagnose relativ schnell klar, auch wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, zumal dann inzwischen eben auch offensichtlich war, weil du dann schon einen ziemlich massiven Bluterguss sehen konntest. Du hast dann, nachdem ihr im Krankenhaus wart, auch den Penis nochmal gesehen? Ja. Wie sah er aus? Sehr, sehr blau, groß, dick? Nee, also stell dir das jetzt nicht so vor, als wäre das dann irgendwie zu einem Elefantenformat oder so angeschwollen. Mhm. Gar nicht. Ah ja, ah ja. Also die Erektion war immer noch nicht ganz abgeschwollen. Verstehe. Es blutete weiterhin fröhlich vor sich hin. Und der Arzt sagte also, boah, toll, dass Sie da so einen tollen Druckverband, sind Sie vom Fach, dass Sie so viel Zeug im Haus haben? Ich sag, nee, Doktor, ich bin nur selber letztes Jahr operiert worden. So, jetzt war die Diagnose klar. Was macht man dann? Ja, jetzt ergab sich das Problem, wir hatten tagsüber feste seine Wohnung renoviert, hatten uns dann abends eine dicke Pizza gegönnt und auch, ich weiß nicht, eine gute Flasche Wein. Mhm. Das heißt, er hatte Alkohol getrunken, was das Blut verdünnt. Ja. Und er hatte Kopfschmerzen gehabt und ganz gegen seine Gewohnheit hat er, glaube ich, 2 Aspirin eingeworfen. Ach du Gott, ja, das verdünnt das Blut ja auch nochmal. Richtig. Das heißt, es konnte nicht gleich irgendwie operiert werden. Die haben sich erst nach 3 Tagen getraut. Ach du lieber. Und das hat das dann 3 Tage geblutet? Nein, das hörte dann allmählich auf. Mhm. Aber so den Tag danach hat es noch ganz ordentlich. Was wird da operiert? Wird da irgendwas genäht? Oder? Was da die Diagnose war, das war, dass der Schwellkörper selbst gerissen war. Mhm. Bei der Aufnahmeuntersuchung fragte der Arzt auch, haben Sie denn so ein klatschendes Geräusch gehört? Mein Freund sagte nein. Und ich sagte, Moment, doch, ich habe das gehört. Das ist also wohl wirklich so, ja, ich kann es nicht genau beschreiben, so ein Schmatzen, Klatschen. Ja. Das ist der Moment halt, wo dieser arme Schwellkörper dann... Wie furchtbar. Wird der dann genäht oder verschweißt oder wie geht das? Du, das weiß ich. Das weißt du nicht. Das weiß ich. Das ist jetzt 4 Jahre her. Das ist 4 Jahre her. Das war im Herbst 2004, wenn ich das richtig mache. Wie lange hat dein Liebster gebraucht, um wieder voll einsatzfähig zu sein? lass mal überlegen. Das war im November, als das passiert ist. Im Januar, Februar. Ja. Und, könnt ihr mir vorstellen, dass man dann als Mann oder auch natürlich als Partnerin doch sehr vorsichtig ist, dass einem um Gottes Willen nicht nochmal sowas passiert? Also abgesehen davon, erstmal war ja für mich die Situation auch extrem, weil einerseits war ich ja körperlich in der Situation, ich konnte mich gar nicht bewegen, ich bin es echt nicht gewesen. Mhm. Und trotzdem habe ich sowas von ein lauseschlechtes Gewissen gehabt. Und war es hinterher auch verspannt in der nächsten Zeit danach dann? Ein bisschen schon, ja. Die Erektion und der Orgasmus und das sexuelle Empfinden ist danach dann genauso wie vorher? Ich glaube schon. Also erstmal so der Ablauf. Wir haben nicht zusammen gewohnt. Er hat mir dann irgendwann mal abends am Telefon erzählt, du, ich habe es mir jetzt nach der OP das erste Mal wieder selbst gemacht. Mhm, und da sagte er, du, ich habe einen der stärksten Orgasmen ever. Ah ja. Na, immerhin. Na, ja. Er hat ja auch lange dann darauf verzichten müssen. Wahrscheinlich. Wohl wahr, aber weißt du was? Das bringt mich nochmal zum Thema Abtreibung. Nachdem ich diese Abtreibung gehabt habe, dann muss eine Frau ja auch zunächst mal ein bisschen enthaltsam sein. Mhm. Und so nach, ich weiß es nicht, nach 10, 12 Tagen, du bist ja dann als Frau auch so ein Hormonlabor auf Rädern nach der Abtreibung. Ne? Weil gerade warst du noch schwanger, dann bist du nicht mehr und der Körper weiß auch nicht mehr, wohin jetzt. Also jedenfalls, das war so der Punkt, wo ich, glaube ich, dann ich zum ersten Mal masturbiert habe nach der Abtreibung. Ja. Und ich hatte das auch, dieses Gefühl, einer der stärksten Orgasmen, die ich je hatte. Ja. Also irgendwie, weiß ich nicht, ich konnte ihn zumindest dann gut verstehen. Ja. So, jetzt wollen wir hoffen, dass uns Männern so etwas nie passiert, weil mir tut es schon weh, wenn ich zuhöre. Es ist aber, denke ich, wieder alles einigermaßen heile. Ja, ja, wenn man das ordentlich dann behandelt, dann kriegt man das wieder richtig also hin. Er ist dann danach bei sich zu Hause, also dazu kommt, wir wohnten gar nicht zusammen, sondern auf 300 Kilometer Entfernung. Mhm. Und dann hat er also ein paar Tage halt hier bei mir im Krankenhaus gelegen. Dann später zu Hause noch zum örtlichen Urologen gegangen zur Nachbehandlung. Mhm. Und der hat ihm dann auch, um so die erste Klippe zu schaffen für den ersten Sex danach, dann die kleinen blauen Pillen verordnet. Ah, verstehe. Maggie, ich danke dir für deinen Anruf. Gerne. Und wünsche dir einfach alles Gute. Dankeschön. Mach's gut. Dir tschüss. Auch. Okay, ciao. Tschüss. Weiter geht's mit Maike. Maike ist 32. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Maike. Und mir fällt es gerade ein bisschen schwer, weil mir geht es schon mehr nicht so gut, weil ich das eben jetzt gehört habe und habe mir halt Mut gefasst anzurufen. Es ging eben um das junge Mädchen. Ja, um die Nina. Was genau was abtreiben will. Ja. Und du rufst jetzt als Reaktion auf sie an. Genau, weil ich habe es am 1. August hinter mir. Ja. Ich musste selber diese Entscheidung treffen. Ich war mit meinem Lebensgefährten ein halbes Jahr zusammen und dann bin ich halt schwanger geworden und er hat sich erst gefreut. Ja. Und auch schwanger geworden, wie Nina das erzählt hat, sie hat es als Unfall bezeichnet. Habt ihr auch? Wie kam es dazu, dass ihr nicht richtig verhütet habt? Ich habe das per Tage ausgerechnet, weil die Pille darf ich nicht mehr nehmen. Ich hatte schon eine Lungenembolie. Hm. Und wegen den Hormonen darf man halt die Pille nicht mehr nehmen. Hm. Nach einem halben Jahr haben wir dann... Gut, aber es gibt ja auch noch... Ja, weil wir haben das halt gemacht, weil er dann gesagt hat, ja, wenn du schwanger bist, ist nicht schlimm. Und er wäre schon 30 und wird sich dann über ein Kind freuen. Ach so, dann hat man es sogar darauf ankommen lassen, nach dem Motto, wenn es passiert ist, ist es auch schön und egal. Ja. Und warum hast du dich dann doch für die Abtreibung entschieden? Nee, dann kam raus, ja, Frau hat dann gehört, ja, du bist schwanger, man sieht noch nicht so viel, aber vielleicht ist es halt, wächst halt nicht richtig oder es gibt Zwillinge. Und ich habe nicht verstanden. Man vermutet, hat noch nicht so viel gesehen und es ist alles nicht gewachsen und der Arzt hat gesagt, ja, vielleicht wächst nicht richtig oder im Kind stimmt irgendwas nicht oder es gibt Zwillinge. Ja. Da dauert das irgendwie länger, damit man das sehen kann. Aber ich habe es richtig verstanden, gerade am Anfang unseres Gesprächs, dass du hast abtreiben lassen. Ja. Warum? Und zwar wären es dann Zwillinge gewesen. Mhm. Er hat dann gesagt, er will doch nicht die Verantwortung übernehmen. Dein Freund. Ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe schon einen 4-jährigen Sohn. Mhm. Und er hatte mich damals im 8. Monat verlassen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nochmal alleine, ohne Mann und dann noch mit Zwillingen. Mhm. Das ist bestimmt die richtige Entscheidung. Aber ich kann nur zu nehmen, also der Eingriff ist wirklich nicht schlimm. Mhm. Und er kann auch wirklich nach Hause und die Betreuung ist auch gut. Aber ich kann nur sagen, das ist so im Moment für mich so eine psychische Belastung. Mhm. Weil ich denke, ich kann nachts alles nicht schlafen und denke, was hast du da nur angestellt? Vielleicht hättest du die doch irgendwie groß geschickt. Mhm. Die hatten halt nicht mal eine Chance zu überleben und so. Mhm. Aber bist du mit diesem Mann noch zusammen? Nee, gar nicht. Deswegen habe ich ja wegen der Abtreibung, weil er mich verlassen hat. Hm. Sonst wäre ich mit. Achso, er hat dich vorher verlassen. Genau, also. Oder hing es damit zusammen, dass er plötzlich dann, dass es ihm zu heiß wurde, alles und dann genau, ging? Genau, ja. Aber was ist denn das für ein Kerl? Der sagt zuerst zu dir, ich bin schon 30 und wenn du schwanger wirst, ist auch schön. Und dann lässt er dich sitzen. Ja, vielleicht dachte er Zwillinge und dann ist es doch zu... Achso, das schreckt ihn dann ab, dass es Zwillinge sind, dass es dann doch vielleicht ein bisschen viel Arbeit ist. Ja. Wie entsetzlich. Was ist denn das für ein Kerl? Das macht mich richtig wütend, wenn ich das höre. Ja. Wie kann man sich denn so verhalten? Vor allen Dingen als erwachsener, reifer Mann schon. Und Er hat aber nicht so einen Druck auf dich dann ausgeübt, sondern das war für dich dann deine Entscheidung, ich schaffe das eventuell alleine nicht. Und ja, ich dachte erst, komm, ich schaff's doch. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, dann kam alles wieder hoch, weil der erste halt von Nico, er ist mein Sohn, der hat mich im 8. Monat verlassen. Der kümmert sich überhaupt nicht um deinen Sohn, um meinen Sohn, obwohl ich das gern wollte. Da hast du gedacht, das alles passierte jetzt nochmal und das möchte ich nicht nochmal erleben. Genau, vielleicht... Ich weiß auch nicht, dann dachte ich, dann kümmere ich mich vielleicht um meinen Sohn zu wenig oder es klingt zwar jetzt egoistisch oder denke, dann bleibe ich für ewig allein, dann will schon jemand mit 2 Kindern und dann sind wir 2 Schwestern, die alleinerziehend sind und meine Mama findet das schon immer so arg schwer, weil sie hat gesagt, ich würde das psychisch auch nicht packen, ich soll besser abtreiben und ich habe irgendwie dann mehr auf andere gehört, aber im Moment, das ist so eine Belastung, mir geht's so schlecht, weil ich alles denke, die hatten keine Überlebenschance und ich hab die eigentlich getötet und in der 7. Woche und das Herzschlag war ja schon zu hören und das ist... Es gab niemanden in deinem Umfeld, der gesagt hat, Mensch Maike, das schaffst du schon, mach. Nee, weil ich habe vorher auch solche Probleme, ich habe abends Panikattacken und sowieso Depressionen durch Tabletten nehmen. Und alle gesagt, ja, das packst du nicht, aber ich als, hätte nicht... Als der Erzeuger, der hat das dann ja irgendwie erfahren, dass du abtreiben wolltest oder abgetrieben hast, hat nee, er sich... Nee, das hat er nicht. Das hat er nicht? Nee, ich wollte mit ihm einfach gar nichts mehr zu tun haben. Also weißt du bis heute nicht, dass du abgetrieben hast? Nee, ich habe so einfach ihm gesagt, dass ich die Kinder verloren habe. Ach so. Und da war er froh? Ja, wahrscheinlich. Ich habe per SMS geschrieben, ich konnte mit ihm nicht mehr reden. Hat er darauf reagiert, auf die SMS? Nee, gar nicht. Hm. Das ist das sehr, sehr Schlimme, wenn man sich dazu entscheidet, wenn man nicht ganz ganz 100 oder 150% klar ist, aber wer ist da schon in einer solchen Frage? Ja. Das ist ein, das ist, ist ja nicht mehr rückholbar. Das kann man ja nicht mehr verändern. Nee, eben, das ist ja das Schlimme. Das ist jetzt so und das ist unverrückbar so. Ja. Mhm. Wie war das denn bei dir in der Beratung? War das also auch so wie bei Nina? Ich wurde schon aufgeklärt. Wie haben die immer gesagt, das Kind sitzt mit am Tisch. Mhm. Also das ist, die war wirklich freundlich und alles. Und es wurde alles, die Hilfsmittel wurden halt, wo man sich wenden kann. Und das schon. Es gibt Häuser für alleinerziehende Mutter, wo man die ersten 2 Jahre einziehen kann und die einen helfen. Immerhin, das hat man dir alles gesagt. Finanzielle Unterstützung und alles, ja. Und also schon. Und die haben auch gesagt, ich kann danach hinkommen, wenn ich mich anders entschieden würde. Aber ich weiß auch nicht, was. Und die nächsten Leute, du sagtest gerade, deine Mutter, auch deine Mutter hat gesagt, lass es abtreiben. Besser für mich, weil sie weiß, dass mir psychisch immer so schlecht geht und so. Und ja, das ist wieder ein Beispiel dafür, dass man sich da wahrscheinlich als Frau nochmal und nochmal und nochmal Gedanken machen muss, ob man so einen Schritt geht. Weil der Schritt ist getan, wie wir es gerade gesagt haben. Das kann man nicht wieder gut machen. Das ist einfach dann geschehen. Nee, ich fühle mich im Moment, ich kann abends nicht schlafen, ich fühle mich richtig wie eine Mörderin. Klar, viele sagen ja, Zellknummer und jenes und dieses ist nicht mehr so schlimm, aber da ist eine Frauenarzt, wo ich das letzte Mal da war, da gesagt, da hört man die Herztöne und so und dann ich weiß auch nicht, ich war einfach so und sah und hab gesagt, das ist halt die beste Entscheidung, die ich auch wegen meinem Kind und das packe ich nicht und so, aber ich weiß irgendwie. Also weißt du, Maike, was mir ganz klar ist, das höre ich ja schon so, wie du das erzählst, dass du das keineswegs leichtfertig gemacht hast. Das machen Leute ja auch, dass das zack, zack irgendwie so geht, dass du dir sehr viel Gedanken gemacht hast, dass du deine Gründe gehabt hast, dass du sehr viel drüber nachgedacht hast. Das finde ich, ist schon mal eine sehr wichtige Sache. Dass es vielleicht die falsche Entscheidung war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Ja. Ich finde, fände es schlimm, wenn man da so einfach fahrlässig sagt, okay, komm, ich gehe morgen abtreiben oder so. Das wird nicht so oft vorkommen, aber das gibt es auch. Ja, nee, ich habe erst gesagt, komm, ich versuch's doch und dann, ich weiß nicht, Monat nach Monat und dann habe ich gesagt, nee, und der Arzt damals in der Frauenklinik, wo das machen lassen hat, der hat auch gesagt, ja, Frau Schmitz, wir sind ja schon in der 7. Woche, wieso haben sie sich nicht früher schon dazu entschieden? Und er hat gesagt, ja, weil ich erst überlegt habe, dass ich doch behalte, aber... Jetzt geht es, glaube ich, darum, dass du für dich einen Weg finden musst, dass du das für dich verarbeitest und dass du das für dich richtig einordnest. Ja. Da wäre sicherlich eine gute psychologische Unterstützung vonnöten. Wenn du jetzt auch da doch sehr angeschlagen bist, wäre das, glaube ich, sehr sinnvoll, dir zu helfen. Wir überlegen mal im Hintergrund, wie wir dir helfen könnten, Maike. Ja. Ja, das heißt, meine Psychologin würde dich gleich anrufen und dann könnt ihr mal in Ruhe beraten, was zu tun ist. Ja, das wäre lieb. Ja, das machen wir sehr gerne. Und dir wünsche ich von Herzen alles Gute, Maike. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Verlust. Und ich denke gerade so im Hintergrund nach, wo ich das jetzt aufrufen möchte, dass natürlich auch so ein Fall wie Maike zur morgigen Sendung gepasst hätte. Das ist ja auch ein Verlust, den sie zu beklagen hat. Also, morgen heißt unser Thema Verlust. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die Verluste erlitten haben. Einmal, also zum Beispiel auch Geld durch die aktuelle Finanzkrise. Wer von euch hat Kohle verloren? Wenig Kohle oder vielleicht sogar sehr viel Kohle und dass euch das sehr, sehr angeschlagen hat? Wer von euch hat gerade einen sehr geliebten Mensch verloren, was ein großer Verlust ist? Oder gerne auch mit Leuten, die durch eine Krankheit oder einen Unfall einen körperlichen Verlust erlitten haben, zum Beispiel das Gedächtnis verloren haben. Das Thema heißt morgen Verlust oder Verluste. Und wer gerne mit mir darüber sprechen möchte, ab 0 Uhr bitte anrufen, rund um die Uhr mailen. Und um 1 sind wir dann hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Herzlich willkommen, sage ich zu Horst. Horst ist 52. Hallo, Horst. Hallo, Domian. Grüße dich. Was ist dein Thema, Horst? Ja, ich hätte mich auch morgen melden können. Verlust ist mein... Ich habe meine Freundin am 16. August durch Tod verloren. In diesem Jahr? In diesem Jahr, ja. Deine Freundin? Ja. Wie lange war die Frau deine Freundin? Ja, leider nur 2 Jahre. Ja. Wie ist deine Freundin zu Tode gekommen, Horst? Sie ist an einem Samstag mit ihren Kegelfrauen, haben sie eine Grillfeier gehabt, nur die Frauen. Da ist sie abends weggegangen und hat gesagt, sie ist um spätestens 11 wieder daheim. Mhm. Und dann um 22:45 ist das Telefon gegangen, da habe ich gemeint, sie ruft an, es ist lustig, es wird später. Und dann war es aber ein Mann, ein Arzt, und der hat mir dann am Telefon gesagt, ob er mit mir spricht. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat gesagt, Angelika ist tot. Das hat er dir am Telefon gesagt? Ja, das war der Hammer noch. Da habe ich den natürlich erst beschimpft, weil ich habe gesagt, ob er mich verarschen will oder was, ja. Und habe dann aufgelegt. Dann habe ich überlegt, dann habe ich die Polizei angerufen, habe ich gefragt, ob sie wissen von einem Vorfall da. Mhm. Und dann hat die Polizei zu mir gesagt, da gibt es am Telefon keine Auskunft, aber sie schickt mir jemand vorbei. Der Arzt hatte dir nicht gesagt, sie liegt hier im Krankenhaus oder ich rufe von da und da aus an? Nee. Gar nichts. Er sagt, ich bin Arzt und ihre Freundin, die Frau so und so, ist tot. Ja. Er hat auch nicht gesagt, woran sie gestorben ist? Nee, gar nichts. Ach, das ist ja unfassbar. Sie war auch kerngesund, muss man dazu sagen. Ja, ja, ich bin in doppelter Hinsicht jetzt gerade geschockt. Einmal natürlich, dass seine Freundin verstorben ist, was mir sehr leid tut für dich. Aber auch über diese Art und Weise, wie man dir das mitgeteilt hat. Erzähl doch mal weiter, wie es dann weiterging. Die Polizei kam dann zu dir. Da ist die Polizei gekommen und die haben auch einen Rettungswagen noch dabei gehabt. Und da ist der Polizist reingekommen. Das war bei meiner Freundin in der Wohnung. Ne? Weil wir haben 2 getrennte Wohnungen gehabt. Wir haben uns nur immer am Wochenende gesehen. Die sind dann zur Wohnung deiner Freundin gekommen? Ja. Und du warst in dieser Wohnung? Ja, ja. Mhm, ja. Weil die Polizei hat mich gefragt, wo ich gerade bin. Aber ich sage, ja, ich bin in ihrer Wohnung. Und warum haben die einen Rettungswagen mitgebracht? Das weiß ich auch nicht. Ne? Wie ging es dann weiter? Und dann ist der Polizist halt reingekommen und hat aber zu mir gesagt, ja, es stimmt, ihre Freundin ist tot. Ach, der wusste das dann? Ja, der hat es gewusst. Darum haben sie wahrscheinlich auch den Rettungswagen mitgebracht. Weil die Angst hatten, dass du auch zusammenbrichst. Ja. Was ist denn dann da passiert bei deiner Freundin, mit deiner Freundin? Naja, also ich habe, also die Obduktion, sie ist dann obduziert worden eben. Und man hat mal bei ihr Hirnschlag festgestellt. Also das ist, sie war mit den Leuten feiern und war unterwegs und das ist während der Feier passiert? Ja, die waren also privat feiern. Ja, genau. Gegrillt und sie wollten um 11 daheim sein und später habe ich dann von ihren Kegelschwestern dann erfahren eben, dass sie um 10:30 ungefähr aufgestanden ist und hat gesagt, jetzt fahre ich heim, auf mich wartet jemand daheim. Mhm. Und ist aufgestanden und ist umgefallen und war tot. Woher hatte denn dieser Arzt deine Telefonnummer? Der Arzt war von der Kegelschwester, der Mann. Ach so. Der war also, der hat bloß 2 Häuser weiter gewohnt, wo die Feier war. Ach so. Den hat er dann geholt. Und die haben gewusst, dass ich ja bei ihr bin und haben sie bei ihr auf Festnetz angerufen. Aber umso unverständlicher, wenn es sogar mehr oder weniger ein Bekannter war, dass er dich so geschockt hat am Telefon. Ja, das war die Schlimmste, war das. Sie war sofort tot. Ja. Da haben sie noch versucht zu reanimieren, aber war keine Chance. Wie alt ist deine Freundin geworden, Horst? Die ist 52. Sie war so alt wie du. Ja. Und ihr wart 2 Jahre zusammen? Ich bin von Bayern her dahergezogen. Ja. Und dann habe ich mich irgendwie allein gefühlt. Dann habe ich mal eine Anzeige aufgegeben, suche jemand, der wo am Wochenende mit mir über Trödelmärkte oder so passiert oder mal abends weggeht. Und da hat sie sich drauf gemeldet und haben uns eben mal getroffen. Mhm. Und am Anfang haben wir uns gut verstanden und dann ist einfach mehr draus geworden. Mhm. Sind wir mal auf Paris gefahren. Mhm. Dann sind wir mal jetzt im Oktober wollten wir auf Bayern fahren, in meine Heimat. Mhm. Aber das ist leider nichts mehr geworden. Mhm. Das heißt, ihr habt euch richtig ineinander verliebt. Ja. Und das war eine große Liebe für dich. Ja, auf unser Alter noch. In eurem Alter noch, ja. Ja. Mhm. Also einer von meinen guten Kumpel, der hat immer gesagt, ihr zwei habt euch doch gesucht und gefunden. Mhm. Ja, und dann dieses... Umso tragischer, dass das jetzt so... Geendet ist. Mhm. Hast du sie noch mal sehen können? Nee, leider nicht. Leider nicht. Weil ich wollte sie sehen. Und man hat aber... Der vom Bestattungsinstitut hat mir davon abgeraten. Der hat gesagt, durch die Obduktion hat sie sich so verändert. Mhm. Und ich soll sie lieber so in Erinnerung behalten, wie sie war. Ist vielleicht in dem Fall dann auch gut gewesen. Ja, ich habe lang gezweifelt. Ich hätte. Ja, man nimmt natürlich lieber auch dann nochmal Abschied, indem man die Person sieht, das stimmt schon. Aber vielleicht war es ja richtig in dem Fall, wenn der Bestatter das schon so empfohlen hat. Na ja, sie ist eben durch die Obduktion sehr verstellt, hat er gesagt. Ja. Und er würde mir abraten. Das war am 16.8., sagst du? Ja. Wie würdest du im Moment deine Gefühle und deinen Trauerzustand beschreiben? Also, am Tag geht's. Wenn ich in der Arbeit bin, dann bin ich abgelenkt, aber am Abend, wenn ich dann heimkomme, ich habe da ein Bild da stehen, da wo sie bei mir auf der Couch sitzt, und dann, wenn ich mich dann Abend hinsetze und esse oder irgendwas, manche lachen vielleicht, dann unterhalte ich mich noch mit ihr. Finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, da gibt es nicht zu lachen. Wenn das dir gut tut, und dann sollte man es auch machen, dass man sich mit dem Verstorbenen unterhält. Auf jeden Fall, ja. Sie ist es einigermaßen gut durch die Arbeit, aber am Abend, wenn ich halt heimkomme, Hatte sie eine Familie, Kinder? Eine Tochter, ja. Kamst du gut mit der Tochter klar? Ja, die Tochter hat sie eigentlich wenig gesehen. Die Tochter wohnt in Köln. Und sie ist von Köln ungefähr 50 Kilometer entfernt. Ja. Und sie haben sie eigentlich im Jahr vielleicht zwei, dreimal gesehen. Aber es war kein Streit? Nee, war kein Streit. Ja. Das heißt, um die Auflösung ihrer Wohnung musstest du dich da noch kümmern oder hat die Tochter das gemacht? Das hat in der Hauptsache ihre Tochter gemacht, aber jetzt so Einzelheiten, ich war dabei, weil ich habe ja gewusst, wo alles ist. Ich habe auch gewusst, sie hat für ihre Tochter ein Sparbuch gehabt, das hat sie extra mal angelegt, wenn ihr mal was passieren sollte, dass die Tochter für die Beerdigung sorgen kann. Tochter hat von dem Sparbuch nichts gewusst, gell? Das habe ich ihr dann gegeben und gezeigt, da ist das Sparbuch. Das hat deine Mutti gesagt, dass das für dich ist. Ja. Deine Freundin war eigentlich gesund. Ja. Ja. Das heißt, ihr habt auch gar nicht so über einen plötzlichen Tod gesprochen, oder war das mal ein Thema zwischen euch? Nee, das war eigentlich kein Thema. Das war sie wollte eigentlich das nur haben, weil sie gesagt hat, sie hat die Tochter, ihre Eltern sind schon ziemlich alt, und dass sie mich jetzt nur kennenlernt, hat sie ja da nicht so genau gewusst, und wie das verläuft dann. Ja, verstehe. Und dadurch hat sie, darum wollte sie auch in Friedwald beerdigt werden. Ja. Ah ja. Ach so, das heißt, du hast gar kein Grab jetzt, wo du hingehen kannst. Ich weiß, wo sie liegt, im Friedwald. Ah ja. Das heißt, gehst du da ab und zu hin? Ich war vor 3 Wochen war ich dort. Ja, das war auch so ein komischer Zufall, da war ich dort. Und da hat mich eben der Kumpel hingefahren, der wo gesagt hat, ihr habt euch gesucht und gefunden. der hat mich dann hingefahren dort und am nächsten Tag bin ich dann in so einen Imbiss rein, da wo ich öfters bin, da kenne ich die Besitzerin auch gut, da war ich drin und da kommt eine rein, von der Art her, vom Wesen her, da hat sogar die Besitzerin gesagt, wie Angelika. Das ist dann ja sehr schmerzlich, wenn man das dann erlebt, ja, finde ich. Und sie hat sich dann auch noch neben mich gesetzt und hat genauso wie Angelika gegessen und genauso, das war so. Das war schlimm, ja, das glaube ich. Hast du, Horst, Menschen, mit denen du über deine Traurigkeit sprechen kannst? Nee, ich bin da. Bist du alleine? Mit dem einen Kumpel da, ja. Und ich bin auch kein Mensch, der wo eigentlich da groß reden will, weil. Aber reden ist schon sehr wichtig. Ja, aber ich friss das Liebe in mich rein. Was falsch ist. Ja, ich habe das damals gedacht. Habe ich ans Schlimmste gedacht. Ja. Also, ich habe immer gedacht, ich komme dich gleich besuchen. Ja. Das habe ich wirklich, wirklich so gemeint. Das ist aber jetzt nicht mehr so? Ja, doch. Der Gedanke kommt schon noch. Ja. Und jetzt durch das, mein befristeter Arbeitsvertrag läuft jetzt am 1.11. aus. Und dann denke ich mir, wenn da nicht gleich wieder was findest, dann wird es noch schlimmer. Dann wird es ja total krass. Ja. Ich glaube, Horst, dass deine Freundin nicht würde wollen, dass du sie bald besuchen kommst. Das glaube ich, bin ich sicher. Bin ich ganz sicher. Doch. Nein, nein, das glaube ich nicht. Sie würde sagen, leb du noch dein Leben. Ich weiß es nicht. Aber ich denke halt, das war auch so, wir haben wirklich die 2 Jahre, wir waren zusammen, als wie wenn wir uns schon ewig gekannt hätten. Ja. Es ist ja auch ein großes Glück, wenn es auch nur 2 Jahre waren. Aber dass ihr diese 2 Jahre hattet, das ist zwar natürlich jetzt nicht kein wirklicher Trost, aber ein Gedankenwert ist es schon, dass man das so, auch so sieht, finde ich. Ja doch, ich bin froh, dass ich wirklich so einen Menschen kennengelernt habe. Ein großes Glück, ja. Lieber Horst, ich möchte Folgendes machen. Ich möchte, dass wir dich jetzt vom Hintergrund aus nochmal anrufen. Ich finde schon wichtig, dass du jemanden hättest als Ansprechpartner. Und wir wollen mal überlegen, wie man das machen könnte. Denn es tut gut zu sprechen, wenn man so traurig ist. Das ist so. Ja. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich jetzt gleich an. Und alles Weitere dann im Hintergrund von dieser Sendung, ja? Und Domian, dürfte ich noch einen Aufruf bitte machen? Und zwar, wenn jemand im Raum Euskirchen Arbeit hat. Was arbeitest du denn? Ja, ich bin gelernter Koch, aber habe jetzt die letzten Jahre als Staplerfahrer gearbeitet. Ja, im Raum von Euskirchen. Ja. Okay, das ist jetzt rübergekommen. Bitte an uns wenden, wenn jemand dem Horst helfen kann. Wir stellen gerne, sehr gerne den Kontakt her. Das wäre nett, gell? Du legst bitte auf und ich wünsche dir sehr viel Kraft und von Herzen alles Gute. Danke, gell? Und dir auch viel Glück. Dankeschön, sehr nett. Horst, auf Wiederhören. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Verluste. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen großen Verlust erlitten haben, wie zum Beispiel jetzt gerade auch Horst. Oder aber auch im materiellen Sinne. Wir haben diese wahnsinnige Finanzkrise, die größte, an die die meisten von uns sich erinnern können, fast alle. Wer von euch hat Geld verloren? Viel Geld oder auch wenig Geld? Wenig Geld ist ja für manche Leute auch sehr, sehr gravierend und sehr schlimm. Oder wer hat vielleicht durch einen Unfall etwas verloren, zum Beispiel sein Gedächtnis? Dann möchte ich mit euch gerne morgen über Verluste reden. Und wenn ihr das auch gerne wollt, dann bitte ab 0 Uhr morgen anrufen oder um 1 Uhr während der Sendung auch oder rund um die Uhr mailen. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Daniel. Und Daniel ist 24. Hallo Daniel. Ja, hallo Domian. Daniel, und was geht's bei dir? Ich habe starken Mundgeruch. Starken Mundgeruch? Ja. Seit wann? Eigentlich schon immer. Also wie gesagt, das früheste Erlebnis ist aus der ersten Klasse. Da hat mir eine Klassenkameradin so aus der Hand gelesen irgendwie. Und den hatte ich geantwortet und der meinte so, dass ich halt starken Mundgeruch oder dass ich aus dem Mund rieche, irgendwie so. Hm. Und hat das dann abgebrochen. Oh, in der ersten Klasse schon. Da muss es aber schon heftig sein, wenn da so eine Reaktion kam. Ja. Wer hat das denn bisher, jetzt bist du 24 sogar schon, wer hat das dir das denn bisher so gesagt? Direkt gesagt eigentlich noch gar nicht. Es wurden manchmal so Spitzen geworfen, dass ich halt dann darüber lustig gemacht wurde. Merkst du das denn selbst auch, wenn du dich mal, man kann ja so in den Mund reinhauchen oder mal gegen eine Glasscheibe hauchen und dann riechen daran, ob man Mundgeruch hat? Also wenn ich direkt in die Hand hauche, selber nicht, aber wenn ich jetzt direkt den Atemstrahl in die Nase führe aus dem Mund, dann habe ich manchmal schon so ein komisches Geruchsgefühl, das unangenehm irgendwie riecht. Und das hilft auch kein Zähneputzen. Ich putze mir zum Beispiel die Zähne und benutze auch Listerin. Das ist ziemlich scharf, drehen einem richtig die Augen von, wenn man das benutzt. Was ist das, so eine Art Mundwasser? Ja, Mundwasser, genau. Ja. Und so vielleicht nach 1-2 Stunden habe ich dann wieder das Gefühl, dass es unangenehm anfängt zu riechen. Warum hast du denn noch nicht mal einen ganz nahen Menschen gefragt? Ja, wie ist es bei mir? Ich habe meine Mutter gefragt. Und, was sagt die? Meine Mutter sagt, ich habe keinen Mundgeruch. Aber ich glaube, ich kann ihr das einfach nicht glauben, weil die Reaktionen der anderen Menschen dagegen sprechen. Wenn man sich zum Beispiel mit jemandem unterhält, dass dann das Gespräch schnell beendet wird, sozusagen. Merkst du denn auch, wenn Leute mit dir reden, dass die dann so irgendwie einen halben Meter oder ein paar Zentimeter zurückweichen? Ja, ja. Mhm. Freundin, hast du eine Freundin? Nein. Hattest du schon mal eine? Ja, einmal mit 14, das war so 2 Monate. Und die hat das dann auch irgendwie beendet. Also beim Küssen hat sie mir dann in den Mund gepustet sozusagen, dass ich dann aufhöre mit Küssen. Und dann hatte ich eine Freundin jetzt vielleicht von einem halben Jahr ungefähr. Mhm. Aber da haben wir uns nur einmal wirklich mit Zunge geküsst. Ach so, also ist noch nicht viel gelaufen in Sachen Sex und Frauen. Leider nicht. Woran liegt das? Daran? Wahrscheinlich halt an diesem Mundgeruch. Und ich habe auch extreme Hemmung überhaupt, irgendwas zu erzählen. Ich bin so erstaunt darüber, dass du so felsenfest davon überzeugt bist, wobei noch kaum jemand dir das so richtig klar ins Gesicht gesagt hat. Es sind halt die Reaktionen der anderen Menschen. Man merkt das ja irgendwie, dass so Gespräche schnell abgeblockt werden. Ja gut, aber wenn ein Gespräch abgeblockt wird, das kann ja auch noch andere Ursachen haben als denn ein üblen Mundgeruch. Aber du bist dir ziemlich sicher, das liegt daran. Ja. Ja. Warst du beim Zahnarzt? Ja, klar. Ja, der weiß es doch nur wirklich. Hat der auch gesagt, sie haben Mundgeruch? Nee. Hast du ihn gefragt? Nee. Du hast ihn nicht gefragt? Nee. Der hat dich aber untersucht? Ja, klar. Also ich habe zum Beispiel jetzt wegen Weisheitszähne hatte ich letztens, oder vielleicht vor einem Jahr hatte ich ungefähr letztens Zahnschmerzen gehabt, sodass mir so der Kiefer so hinten wehgetan hat, wo dass ich ein bisschen Schluckbeschwerden hatte, da wo die gerade gewachsen sind, die Weisheitszähne. Aber so direkt, dass ich Mundgeruch habe, hat mir der Zahnarzt noch nie gesagt. Das sagen Zahnärzte auch nicht unbedingt immer. Ja, darum. Ja, ja. Also die Aufgabe des Zahnarztes ist natürlich erstmal, den gesamten Mund durchzuchecken, ob alles in Ordnung ist. Genau. So. Es ist alles in Ordnung im Moment? Ja, also ich habe keine Zahnbeschwerden, ich habe keine Löcher in den Zähnen und wenn ich welche habe, lasse ich mir halt zuspachteln. Wie oft gehst du zum Zahnarzt? Nicht regelmäßig, also vielleicht einmal im Jahr. Na gut, immerhin. Und lässt dann auch so Zahnstein und sowas wegmachen? Ja, professionelle Mundreinigung habe ich schon machen lassen. Das ist ziemlich teuer, kostet um so 50 Euro. So, ja, so teuer ist das. Also, beim nächsten Zahnarzt, ich würde jetzt nochmal zum Zahnarzt gehen, wenn dich das so sehr tangiert, das ganze Problem, und frag ihn. So, dann wird er irgendwas sagen. Dann gibt es viele Möglichkeiten. Es kann an der Zunge liegen, es kann am Hals, am Rachen liegen, es kann letztendlich vielleicht auch irgendwie am Magen liegen. Das ist immer so die letzte Möglichkeit. Aber das würde ich jetzt mal ein bisschen professioneller angehen, nämlich quasi über einen Arzt. Erstmal soll der Zahnarzt das sachkundig beurteilen, ob da starker Mundgeruch ist. Mhm. Wenn da starker Mundgeruch ist, soll er dir sagen, was er tippt, woher das rühren könnte und ob er dich dann vielleicht noch zu einem anderen Arzt weitervermittelt. Mhm. Ich meine, meine, wenn du jetzt so darunter leidest, dann musst du ja wirklich da ein bisschen mal was in die Hand nehmen. Ja, es ist halt auch diese Hemmschwelle, sich direkt einem Menschen anzuvertrauen, der einem gegenübersteht. Ja. Halt zu sagen... Gut, aber es ist ja keine Hemmschwelle, einem Zahnarzt zu sagen, passen Sie mal auf, ich hab das Gefühl, dass ich starken Mundgeruch habe. Mhm. Kontrollieren Sie es bitte. Habe ich starken Mundgeruch? So, dann bist du schon mal einen Schritt weiter. Ja, stimmt, ja. So, dann gibt es noch tausend Sachen, wie man die Mundhygiene vielleicht dann noch ein bisschen steigern kann und noch perfektionieren kann. Also ich benutze auch Zungenschaber zum Beispiel. Mhm. Ich habe mir den Zungenbelag. Meine Zunge ist eigentlich immer rot. Ja, also es ist nicht irgendein Belag drauf oder so. Ich entferne das immer. Ja. Ich bin penibel. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es so nach ein, maximal zwei Stunden kommt dieser Geruch halt wieder. Ja. Das ist halt irgendwie so unangenehm. Oder wenn man, ich habe mal gehört, wenn man sich zum Beispiel auf dem Arm leckt, dass dann irgendwie trocknet und dann dran riecht und es riecht so leicht säuerlich, dass man dann Mundgeruch hat. Und das ist bei mir halt, dass es so halt so säuerlich halt irgendwie riecht. Also bin ich jetzt weiter auch überfragt, außer dass ich dir sage, geh zum Zahnarzt und lass es dir wirklich von einem Fachmann genau beurteilen. Also ich meine, ich würde wirklich halt objektiv jemanden fragen. Objektiv jemanden, der Ahnung hat, ja klar, sicher. Wenn du sagst, Daniel, dass du eventuell deshalb auch schon allein deshalb nicht viel Kontakt zu Frauen hast, weil du gehemmt bist, auf die zuzugehen, ist das ja nicht nur ein kleines Schnickschnack-Problem, sondern ein gravierendes Problem für dein Leben. Was machst du beruflich? Gar nichts. Ich habe keine Ausbildung. Ich hatte meine Ausbildung als Verkäufer angefangen, habe die dann nach einem Jahr abgebrochen, ja, weil ich mich auch im Kollektiv unwohl gefühlt habe. Ja. Das hat sich halt kaum jemand mit mir unterhalten. Du hast keinen Schulabschluss? Ich habe einen Hauptjob, den habe ich jetzt vor einem Jahr gemacht, da habe ich dann meine letzte Freundin kennengelernt. Und im Prinzip hängst du nur so ab? Ja, ich hänge eigentlich nur zu Hause rum. Das ist ja auch kein, das ist auch nichts, Mensch, du bist ein junger Kerl. Ja. Nimm dein Leben in die Hand. Ja, mir fällt doch die Decke auf den Kopf. So, was macht man dagegen? Man ist aktiv dagegen. Wenn du so weitermachst, sitzt du in 10 Jahren noch da und jedes Jahr, was vergeht, wird es schwieriger sein für dich irgendwie beruflich, was auch immer Fuß zu fassen. Ja. Ich weiß ja gar nicht, ist dieses Mundgeruchsproblem dann wirklich ein kleines Problem neben all diesen anderen Sachen, die dich da noch umgeben? Und ich habe eigentlich nur einen wirklichen Freund, der mich zum Beispiel zum Geburtstag einlädt oder sowas. Ja. Also, ich kann dir nur sagen, geh zum Zahnarzt, das ist das allererste, und dann sieh, wie es sich weiterentwickelt. Mhm. Ja? Mein Lieber, die Sendung ist gleich rum. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. In der Technik, meine Lieben, heute Nacht Malte Imels und morgen heißt unser Thema, wie ich es gerade schon gesagt habe, Verlust. Und Verluste, möchte gerne mit Menschen reden, die Verluste, große Verluste erlitten haben oder erleben mussten. Sowohl im Materiellen, die vielleicht jetzt durch die Finanzkrise Geld verloren haben, aber auch andere Verluste, die Menschen verloren haben, die Hoffnung verloren haben, das Gedächtnis verloren haben vielleicht auch. Ab morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival und ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen, ciao.